die Hand, der Pfiff ist für dein Vater. In der Stadt auch nur mit deinem Land, und ich zu bleiben gleich. Keine Sorge, wenn das hier ein Tür ist, drüber fassen wir. Wir bleiben in der Verstand, nach Bösen wunderbar. Schwarzen Mann, wenn er kommt, was tust du da? Du ziehst dich auf mal richtig ein. Du rennst dann rein, du Bullschwein. Mit dem Schlagstuhl in der Hand, reppierst du für dein Vaterland. In der Stadt warst du begann, weil da bin ich jetzt ganz in Land. Keine Sorge, wenn er wie ein Schwarzer überfacht wird. Hüpfen hält sich auf das Bahn, macht das nicht wunderbar. Wer denkt so Schwarzmann? Wer denkt so Schwarzmann? Wer denkt so Schwarzmann? Wenn er kommt, was tust du dann?